Ein Sprecher der nördlichen Direktion des Gesamtnationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Wahrheit der Verbrechen der US-Truppen nahm am 3. Dezember eine Stellung. Darin hieß es, in ganz Südkorea werden derzeit die Demonstrationen in alle Kreise und Schichten für den Rücktritt von Park Geun-hye heftig durchgeführt. Aber das Amt für Verteidigungsarbeit Südkoreas machte vor kurzem bekannt, dass es bereit sei, mehr Erhaltungskosten für die Aggressionstruppen der USA in Südkorea auszugeben, falls die neue US-Administration es verlange. Das ruft bei allen Kreisen in Südkorea große Empörung hervor. Auf der 197. gemeinsamen Sitzung für Vereinbarung der Stellung der US-Truppen in Südkorea, die in Seoul stattfand, wurde zwar die Erhöhung der Stromkosten der US-Aggressionstruppen in Südkorea erörtert, aber dann völlig ignoriert. Ab dieser Sitzung wurde es dann vereinbart, dass die US-Truppen auch im nächsten Jahr wie bisher die Gebühren in niedrigerer Höhe als die Benutzungsgebühren für südkoreanische Wohnungen oder allgemeine Behörden zahlen dürfen. Am 5. Dezember will eine Sonderbeauftragtengruppe, gebildet mit den Abgeordneten aus der Fraktion der regierenden Partei der Neuen Welt, der auch Park Geun-hye angehört, in die USA zu reisen und dort mit der neuen US-Administration die Erhaltungskosten für die US-Aggressionstruppen in Südkorea besprechen. Eine solche Schandtat und leichtsinnige Handlung kann nur das südkoreanische Regime als kolonialer Diener mit der proamerikanischen Natur inszenieren. Laut dem Bericht über die Militärkraft der USA 2017, die die amerikanische Stiftung Heritage bekannt gab, liefert Südkorea an die USA außer den Erhaltungskosten für die US-Truppen durch die direkte und indirekte Hilfe wie die Bereitstellung des Bodens und der Arbeitskräfte und die Ermessung aller Benutzungsgebühren pro Jahr rund 900 Millionen US-Dollar. Erstaunlich ist es dabei, dass die US-Aggressionstruppen in Südkorea diese erbeuteten Gelder verschwenderisch verbrauchen, dabei allerlei Verbrechen gegen die Südkoreaner wie Mord und Gewalttaten, Raub und Vergewaltigung begehen und sogar durch Wucherei Geld verdienen. Das Park Geun-hye-Regime, das wegen der größten Skandalaffäre vor einem politischen Abgrund steht, hat nach der Forderung der USA das Abkommen für den Schutz der militärischen Informationen mit Japan abgeschlossen. Es versucht nun eilig, sogar das Abkommen für die gegenseitige Lieferung der militärischen Materialien zustande zu bringen. Die Forcierung der Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT reicht ihm wohl nicht. Nun flog der Chef des südkoreanischen Amtes für Verteidigungsarbeit Sang Myung-jin, Kommilitone von der Präsidentin Park Geun-hye, auf deren Anweisung nach den USA und versprach kriecherisch, die von den USA geforderten Kosten, egal wie hoch sie sein mögen, auf sich zu übernehmen. Die Tatsachen zeigen, dass die Park Geun-hye-Clique miserable Abschaum ist, der nur an den Hosen ihres amerikanischen Herrn ihr Dasein fristet. Die südkoreanische Bevölkerung soll noch energischer den Kampf entfalten, um die Park Geun-hye-Clique, die bis zum letzten Atemzug die Würde und die Interessen der Nation an die äußeren Kräfte zu verkaufen versucht, in den Grab der Geschichte zu beerdigen.